Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Was ist denn auf einmal in Baden-Baden los? Bisher war die Kurstadt ein Muster an Ordnung. Doch die akkurat hochgezogenen Blumenrabatten taugen offenbar nicht mehr als Schutzwall gegen das internationale organisierte Verbrechen. Und nun gleich 3 Morde in Serie, die die örtliche Kriminalpolizei ins Schwitzen bringen. Da hilft alles nichts. Verstärkung aus Wiesbaden muss her. Unter all den erhitzten Gemütern bleibt einer ganz cool. Der Gerichtsmediziner kann jedoch endlich sein angestautes Fachwissen an den Mann bringen. Für Schwierigkeiten. Der Liegenschaftsausschuss hat noch nicht sein Okay gegeben. Mein Gott, Falter, wozu sitzt du denn da drin? Wenn ich aber keine Mehrheit dafür kriege. Dann besorg dir eine. Hat doch bisher immer geklappt. Die Stimmung ist ein bisschen, ich meine, diese Geschichten in den Parks. Oh, erinnere mich nicht daran. Aber was hat das mit dem verfluchten Liegenschaftsausschuss zu tun? Die Stimmung, wie gesagt. Die wissen doch, dass ich mit euch... Ich dachte, du hast dich drum gekümmert. Sicher. Das läuft jetzt. Gut. Warten wir's ab. Aber denk daran, ich muss sie haben. Sie ist ein Traum. Traumwillen. Hörspiel von Peter Meisenberg. Herr Burkhardt? Oh. Tja, man hat im Kommissariat leider nur noch eine Frau zur Verfügung. Was für ein beneidenswerter Missstand. Verteilen Sie immer so kratzbürstige Komplimente? War das ein Kompliment? Brigitte Gangolf, Hauptkommissarin. Freut mich. Ich soll Sie in den Fall einweisen. Außerdem bin ich heute Ihre Chauffeuse. Ach, tatsächlich? Die Pressekonferenz im Präsidium ist in einer Viertelstunde. Oh, bitte nicht. Habe ich mir gleich gedacht. Sie haben Angst vor einer Frau am Steuer. Ganz und gar nicht. Nur Angst vor Frauen überhaupt. Genau so sehen Sie aus. Sagen Sie, muss das wirklich sein mit der Pressekonferenz? Wollen Sie, dass ich Sie zuerst mal mit unserer schönen kleinen Stadt bekannt mache? Da komme ich gern drauf zurück, aber... Aber? Der letzte Fall, der war doch vorgestern. Ja? Dann ist das Opfer noch in der Gerichtsmedizin? Ja, natürlich. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir da zuerst hinfahren? Und die Pressekonferenz? Ich wüsste nicht, was es für uns beide da zu tun gäbe und in der Gerichtsmedizin... Ist es wenigstens angenehm frisch. Ja. Aber sagen Sie, machen Sie das etwa alleine hier? Haben Sie den Eindruck, ich würde es nicht schaffen? Ich dachte, Ihr Verein rollt bei sowas immer mit einem Mannschaftsbus an. Wir sind doch jetzt immerhin zu zweit, oder? Sie wissen, meine Damen und Herren, dass wir am Dienstag wieder eine Frau gefunden haben und diesmal unterhalb der Stürzerkapelle am Michaelsberg. Gibt es denn jetzt irgendwelche verwertbaren Anhaltspunkte? Vielleicht eins nach dem anderen, Frau Engelhardt. Der Grund, weshalb wir Sie heute hierher eingeladen haben, ist, dass wir die Ermittlungen einem Fallanalytiker des Bundeskriminalamts übertragen haben, weil es sich scheinbar doch... Weil es sich ganz offensichtlich um einen Serientäter handelt und das BKA für solche Fälle über Spezialeinheiten verfügt. Unser Morddezernat ist, wie Sie wissen, für solche Fälle weder technisch noch personell genügend ausgestattet. Und ich habe als Dienststellenleiter entschieden, dass wir diesen Weg beschreiten. Und jetzt sage ich es zum 100.000. Mal, der Fall geht ans BKA. da am Brustkorb. Hier am rechten Handgelenk intensive Unterblutungen von Unterhautfettgewebe. Schläge, Tritte? Am Handgelenk sehen Sie deutliche Wundschorfanhaftungen. Da würde ich einen Pressgriff als ursächlich vermuten. Anders die großflächigen Unterblutungen am Brustkorb. Da werden von der Intensität her eher Tritte als Schläge die Ursache gewesen sein. Aber tödlich war das nicht? Natürlich nicht. Todesursächlich war das hier. So wie es von außen aussieht, ist wohl das Kehlkopf- und das Zungenbeinskelett zerstört. Die Luftröhre ist eingerissen und wahrscheinlich ebenso die Halsschlagader. Also erwürgt? Eindeutig, ja. Und die Vergewaltigung vor oder nach oder während des Würgens? Das könnte, wenn überhaupt, erst nach der inneren Besichtigung beantwortet werden. Ach, Sie haben sie noch gar nicht obduziert. Sehen Sie Schnitte? Nein, wir hatten noch keinen Auftrag von der Staatsanwaltschaft. Das wird noch heute erledigt. Die anderen Opfer, haben Sie die auch untersucht? Ja, in allen drei Fällen das gleiche Bild. Verletzungen des rechten Handgelenks, starke Unterblutungen am Brustkorb, todesursächlich die Zerstörung des Kehlkopfes mit folgendem Sauerstoffmangel. Ersticken eben. Und die Vergewaltigung in den beiden anderen Fällen vor oder nach dem Tod? Nichts Eindeutiges. Eine postmortale Verletzung von Gewebe ist nur feststellbar, wenn es bereits nekrotisch ist. Mit anderen Worten? Keine Möglichkeit ist auszuschließen. Er kann sie vor oder während des Erwürgens vergewaltigt haben, aber auch danach. Dann aber mehr oder weniger kurz nach Eintritt des Exitus. Mhm. Was meinen Sie? Dass es schade um Sie ist. Sie muss sehr schön gewesen sein. Haben Sie eine Sekunde, Kiste? Muss gleich in die Liegenschaft, Herr Schuss. Wir haben denselben Weg. Aber wenn es wieder um das Grundstück an der Kronprinzenstraße geht, mein Lieber, dann... Sie wissen bestimmt, dass ich auch im Haushaltsausschuss sitze. Gibt es irgendeinen Ausschuss, in dem Sie nicht sitzen? Jedenfalls geht es dann der Sitzung morgen um die Stadtwerke. Ich weiß, der Aufsichtsrat wird neu besetzt. Genau, das war doch schon immer einer Ihrer Wunschjobs. Ich dachte, den Posten wollt ihr haben. Och, von Fraktionsdisziplin halte ich in so einem Fall nicht allzu viel. Und Sie würden tatsächlich... Wie viele Jahre kennen wir uns schon, Kister? Naja. Vater. Ablauf, immer ungefähr die gleiche Uhrzeit, morgens früh gegen 5. Eingefahrene Gewohnheiten des Täters. Oder wie sagen Sie dazu? Ritualisierung? Stil? Ja, so ähnlich. Aber erstmal wirft es die Frage auf, was die Opfer um diese Uhrzeit in den Parks zu suchen hatten. Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Und? Und haben keine Antwort darauf gefunden. Ja, sind es Strichreviere? Nein. Das ganze Stadtgebiet ist Sperrzone und sämtliche Fundorte befinden sich nahe der Innenstadt. Komisch. Der Kleidung nach sehen alle drei Frauen so aus, als ob sie auf dem Strich gearbeitet haben. Aber sie sind nicht registriert. Noch nicht einmal identifiziert. Keiner hatte irgendwas dabei, womit sie hätte identifiziert werden können. Noch nicht mal ein Handtäschchen. Haben Sie mal geprüft, ob es in der Nähe der Fundorte Bordelle oder Ähnliches gibt? Bordelle? Gott, wer redet denn von sowas? Natürlich haben wir sämtliche entsprechenden Etablissements in der Innenstadt gecheckt. Und? Keine der Frauen war da bekannt. Warum in den Parks? Sind da denn nicht doch irgendwelche Absteigen oder Nachtclubs in der Nähe? Ist das mal gecheckt worden? Nicht, dass ich wüsste. Na, hier in der Akte finde ich auch nichts dazu. Gibt's hier eigentlich kein Tagebuch und kein Sammelsurium drin? Wenn nichts dabei ist. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie führen doch die Akte. Für die Akte war ich bisher nicht zuständig. Aha, und wer? Wer ist denn der Leiter der Mordkommission? Hauptkommissar Liebrich. Der hat aber gestern seinen Urlaub angetreten. Das meinen Sie jetzt nicht im Ernst? Es ist aber leider so. Ich kann nichts dafür. Vielleicht kümmern wir uns selber darum. Oder haben Sie einen besseren Vorschlag? Ach, wissen Sie, ich glaube, Das Beste ist wirklich, ich wurschtel mich da erstmal alleine durch. Nächster Punkt betrifft den Verkauf des städtischen Grundstücks Q7718 in der Kronprinzenstraße, die sogenannte Villa Monogas. Dazu liegen unterschiedliche Angebote diverser Bieter vor. Gibt es noch Wortmeldungen, die gegen das übliche Verfahren sprechen? Ich würde in der Sache bedenken, dass in diesem Fall der Höchstbietende derzeit in einem etwas zweifelhaften geschäftlichen Ruf steht. Das Angebot ist zu 90% mit Bankbürgschaften gesichert. Die Frage ist nicht, ob die Bezahlung gesichert ist, sondern die Frage ist, was anschließend mit dem Grundstück geschieht. Privatisierung wie jeder andere. Der Kollege Reiberg spielt wohl eher auf etwas undurchsichtige Transaktionen in der Vergangenheit an. Man kann auch ruhig Geldwäsche dazu sagen. Das sind Gerüchte, nichts davon ist bewiesen. Außerdem möchte ich noch einmal nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Stadtkasse es sich bei der prekären Haushaltslage kaum leisten kann, ein Angebot, das mit 100.000 Euro über den anderen liegt, einfach zu... Kommen wir also zur Abstimmung. Und? Sind Sie vorangekommen? Vielleicht bringt uns das hier weiter. Was ist das? Ich habe nochmal alle Daten von in Frage kommenden Sexualstraftätern vom BKA Wiesbaden abgleichen und ausdrucken lassen. Wozu? Naja, vielleicht passt einer von denen zu unserem Fall. Ach, Frau Gangolf, um auf einen Täter schließen zu können, haben wir doch noch gar nicht genug Material. Zum Beispiel die Opfer. Sind die Fotos hier mal mit den Vermisstenanzeigen der letzten Monate verglichen worden? Doch, natürlich. Naja, aber hier ist kein Vermerk drüber drin. Dann war der Abgleich wohl negativ. Aber sowas gehört doch ins Protokoll. Zumindest ins Tagebuch. Das habe ich übrigens immer noch nicht gefunden. Tja, wie gesagt, ich stand bisher in dem Fall nur im zweiten Glied. Deswegen habe ich auch die Daten hier kommen lassen. Es scheint ja so zu sein, dass der Täter immer die Handtaschen, sämtliche Papiere mitgehen lässt. Ja. Ja, also Raubmord. Ja, aber nur dann, wenn die Opfer überhaupt irgendetwas dabei hatten. Ja, glauben Sie denn nicht? Ich meine, Frauen, die ohne Handtasche unterwegs sind? Nachts? Wer weiß. Wenn die Erkennungsdienstberichte hier nicht wären, müsste man annehmen, dass sie in den Parks nur abgelegt worden sind. Aber so wie es aussieht... Ich war bei einer der Tatortbesichtigungen dabei. Das kann nur da passiert sein. Aha. Das ist unfassbar. Der Rasen im Umkreis von 3-4 Metern, der war richtig aufgepflügt. Naja. Sieht an allen drei Tatorten so aus. Der Typ muss wie ein Tier gewütet haben. Der Typ, sagten Sie? Ja, natürlich. Was denken Sie denn? Also so wie das an den Tatorten hier aussieht und... So wie die Frauen zugerichtet wurden, das könnten durchaus mehrere gewesen sein. Eigentlich müssen es mehrere gewesen sein. Es müssen mehrere gewesen sein. Interessante Hypothese. Vorläufig mal die Arbeitshypothese. Gab es Hinweise auf irgendwelche Bandenaktivitäten in der letzten Zeit? Bandenaktivitäten? Da fällt mir im Moment nichts zu ein. Aber sowas müsste doch bekannt sein. Das ist ja schließlich ein ziemlich übersichtliches Städtchen hier. Ja, das ist es. Haben Sie sich's denn überhaupt schon mal richtig angeschaut? Ich hatte Ihnen ja eine kleine Stadtführung versprochen. Stadtführung? Mhm. Ja, ich weiß. Es ist ein wunderbares Wetter draußen. Also? Ich schaue erst mal ins Archiv. Tut mir leid, Falter, aber Sie haben es ja gesehen, selbst meine Unterstützung hat es nicht gebracht. Ach, Idioten. Warum regen Sie sich so auf? Oder wären Sie an dem Geschäft beteiligt gewesen? Als wenn es darum ging. Jetzt sagen Sie nur wieder, ein bloßer Freundschaftsdienst. Als Samariter habe ich Sie bisher noch nicht so direkt erlebt. Dass niemand einsieht, wie wichtig diese Leute für die Stadt sind. Sie meinen für Ihren Hotel- und Gaststättenverband? Ja, gibt es denn da einen Unterschied? Wo wäre die Stadt denn ohne unsere Gewerbesteuer, Kurtaxen und so weiter? Das ist ja eine Sache. Die andere ist Ihre, sagen wir mal, kuschelige Verbindung zu diesen Russen, die so scharf auf die städtischen Immobilien sind. Das sind die Einzigen, die noch richtiges Geld hier reinbringen. Ja, aber da fragt sich so mancher, wo kommt es her? Sicher wäre ja eigentlich auch egal. Pecunia non olet. Wenn da nicht noch diese andere Sache wäre. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass da nichts dran ist. Absolut nichts. Ihnen glaube ich das gern, Falter, aber Sie wissen ja, die Welt denkt und redet schlecht und Ihren Russenfreunden wird von manchen so einiges zugetraut, auch diese Geschichte. Das wird in aller Kürze aufgeklärt sein, lieber Kist. Hab schon gehört. Sie haben Ihre Beziehung zur Polizei spielen lassen. Ja, wurde doch höchste Zeit, dass da mal kompetente Leute auf den Fall angesetzt werden. Und Sie werden es erleben. Das dauert jetzt keine zwei Tage. Dann haben die den Kerl. Also ich denke, liebe, nur mal einen Tag im Voraus. Sicher, ja. An die Haushaltsausschusssitzung morgen. Ja, Sie können auf mich zählen, Kister. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Bandenaktivitäten, da war nichts. Tja, da habe ich wohl auf die falsche Spur gesetzt. Warten Sie mal. Was ist das denn hier? Nötigung, Erpressung, Körperverletzung. Drei Männer mit osteuropäischem Akzent. Traubenstraße? Zum Löwen Alois Lorenz. Ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Das war ein Lokalbesitzer in der Weststadt. Hat Anzeige erstattet, weil ihm angeblich ein paar Albaner das Lokal kurz und klein geschlagen hatten. Dann könnte man doch mal nachhaken. Aber das war doch nur eine Anzeige. Da ist nie was draus geworden. Anzeige zurückgezogen. Meinungsverschiedenheit unter Gästen. Aber hier, versuch mich zum Verkauf meines Lokals zu zwingen. Das ist bloß der Wortlaut der Anzeige. Die der Mann am nächsten Tag schon zurückgezogen hat. Warum? Würden Sie das schaffen, diesen Lorenz für morgen zu einer zeugenschaftlichen Vernehmung vorzuladen? Wenn Sie meinen, das bringt uns in unserem Fall weiter. Ich muss jetzt nochmal los. Wie viele Stunden haben Sie eigentlich geschlafen, seitdem Sie hier sind? Naja. Ja, oder irgendwas mal gegessen. Die Kantine ist... Die Kantine. Es gibt da draußen am Schlossberg ein verträumtes kleines Restaurant. Ja, vielleicht haben Sie recht. Ganz bestimmt habe ich das. Ich denke, ich werde vorher noch was erledigen. Beeilen Sie sich. Unser Haus fühlt sich seinen Gästen gegenüber zu absoluter Diskretion verpflichtet. Es tut mir leid. Können Sie das lesen? Das ist ein Dienstausweis. Oh. Ludger, können Sie mich einen Augenblick ablösen? Wir gehen am besten ein paar Schritte. Also, welche Nummer rufen Sie an, wenn einer Ihrer Gäste einen entsprechenden Wunsch hat? Psst. Es gibt in ganz Baden-Baden kein Hotel, das nicht mit einem entsprechenden Service zusammenarbeitet. Und er heißt im Fall Ihres Hauses? Für gewöhnlich rufen wir bei der Agentur Cleopatra an. Für gewöhnlich? Es gibt da seit kurzem eine gewisse Konkurrenz. Na, Hauptsache, Sie hat einen Namen. Sinnigerweise Cäsar, aber ich... Hier ist eine Liste. Wenn Sie freundlicherweise nachschauen würden, ob zu einer dieser Zeiten eine der Agenturen in Anspruch genommen würde. Bitte entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich möchte nicht, dass unser... Ich warte. Ja, Burkhardt. Könnte man zwei Begleitagenturen in Baden-Baden checken. Die eine nennt sich Cleopatra, die andere Cäsar. Spätestens morgen. Ach, und kein Fax. Nur telefonisch über diese Nummer, okay? Gut. Ich glaube, ich hätte hier etwas für Sie. Burkhardt vom BKA, spreche ich mit Harald Liebrich. Ja. Ich habe heute Morgen Ihren Fall übernommen, die Sache Park. Ja? Naja, ich stehe da vor ein paar Problemen, Herr Liebrich. Sind Sie noch dran? Ja. Ich vermisse beispielsweise das Ermittlungstagebuch in der Akte. Könnten wir uns deswegen nicht mal zusammensetzen? Ich bin sozusagen schon im Urlaub. Am Donnerstag reise ich ab. Außerdem habe ich mir den Nachmittag und Abend über mal die Tatorte angeschaut. Ich glaube, ich bin da auf was gestoßen. Wie gesagt, ich bin praktisch schon im Urlaub. Ja, aber es dauert nicht lange, Herr Liebrich. Ich könnte... Es tut mir leid. Ich bin da nicht mehr zuständig. aber ich jetzt habe hör mit diesem Gejammer auf. Du hast es versaut. Ich habe alles versucht. Versucht? Wenn der Antrag wegen einer Stimme abgelehnt worden ist, dann hast du eben diese eine Stimme übersehen. Heiber kann man nicht schmieren. Der ist ideologisch fixiert. Der ist prinzipiell dagegen, städtischen Grund zu verkaufen. Er verscherbelt nichts. Und erst recht nicht an euch. Dann müssen wir es ihm eben anders beibringen. Um Himmels Willen. Eure Methoden. Und überhaupt dieser andere Geschäftszweig. Ihr hört nun mal dazu. Aber ohne den gäbe es die Probleme jetzt nicht. Das sorgt auch bei unseren Freunden für ganz schlechte Stimmung. Ich denke, du kümmerst dich darum. Läuft alles. So? Es läuft alles? Ja. Und weshalb glaubst du, dass der neue Mann von einer halben Stunde Kontakt mit Liebrich aufgenommen hat? Woher weißt du das? Ah, wenn ich sowas nicht wüsste, säßen wir nicht hier und du könntest nicht auf meine Rechnung Beluga löffeln. Oh, übrigens. Hey! Wieso kriege ich mein Kaviar nicht? Wo sind meine Blini? Verzogen. Aha. Das heißt, Lorenz hat sein Lokal zum Löwen verkauft. Ist wohl wahrscheinlich. An den er in der Anzeige beschuldigt, ihn dazu genötigt zu haben. Wie heißt er nochmal? Oh, Lacher. Das ist ein renommierter Hotelier hier. Dem gehören eine Menge Hotels und Lokale. Na, wenn er auf die Tour an die gekommen ist, dann kann er ja nicht allzu renommiert sein. Aber es ist doch nichts weiter als eine Anzeige. Und zwar eine, die am nächsten Tag zurückgezogen wurde. Sie wirken noch verkrampfter als gestern Abend. Dabei war ich ausführlich spazieren. Spazieren? Und Sie hatten so ein nettes Angebot. Das ist wahr. Und ich werde bestimmt drauf zurückkommen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Versprochen? Wenn Sie mir versprechen, diesen Horlacher vorzuladen. Sie sind sowas von hartnäckig. Ja, Sie doch auch. Weil ich nicht verstehe, in welchem Zusammenhang Horlacher mit den Parkmorden stehen soll. Aber es geht doch nicht um Horlacher, sondern um den Schlägertrupp, den er eventuell engagiert hat. Aber bringt uns das dem Täter näher? Dem Täter? Ich dachte, Sie wären auf Serienkiller spezialisiert. Und Sie meinen immer noch, dass es sich dabei um einen Einzeltäter handeln muss? Ihre Hypothese hat mich bisher nicht überzeugt. Sie sind wirklich hartnäckig. Was haben Sie vor? Die Ursache dafür rausfinden. Wofür? Für Ihre Hartnäckigkeit. Jetzt kommen Sie mir nicht mit diesen alten Klamotten. Sie wissen ganz genau, dass Sie nichts von mir hören. Will ich das? Ach nein? Mich interessiert nur diese nette Truppe, die seinerzeit im Löwen ein bisschen aufgeräumt hat. Also doch, hauen Sie ab. Es war gar nicht so einfach, Sie hier zu finden, Horlacher. Gehört der Laden hier auch Ihnen? Da interessiert sich vor Ort offenbar niemand dafür, wie Sie an all Ihre Läden kommen. Jetzt hören Sie mir mal zu, junger Mann. Möglich, dass man in dem Geschäft nicht immer ganz sauber durchkommt. Aber schauen Sie sich mal an, wieso das hier in Baden-Baden so ist. Sie klären mich bestimmt gleich auf. Haben Sie sich schon mal den Hotel- und Gaststättenverband angeschaut? Und die Geschäfte, die da zwischen dem und den Russen laufen? Ja, dann wissen Sie, warum unsereins hier kein Bein auf den Boden kriegt. Na, so schlecht geht's Ihnen doch auch nicht. Mit Ihrer Aufräumtruppe sind Sie doch ganz schön weit gekommen. Das ist reine Notwehr, junger Mann. Reine Notwehr. Und jetzt hauen Sie ab. Mein Bericht muss doch schon längst bei Ihnen sein. Ja, na gut. Ich wollte aber sowieso mit Ihnen sprechen. Tja, der Obduktionsbefund ist fast identisch mit den beiden anderen Fällen. Und? Na, haben Sie die beiden anderen Gutachten noch nicht gelesen? Nur die äußeren Befunde, die Obduktionsberichte, habe ich noch nicht erhalten. Das ist doch nicht möglich. Das ist doch eine Schlamperei, die habe ich doch... Tja, ist wohl eine etwas chaotische Organisation gerade im Kommissariat. Trotzdem verstehe ich das nicht. Ein Obduktionsbericht kann doch nicht einfach verschwinden. Und das reicht nicht zweimal hintereinander. Augenblick, bitte. Burkhard? Aha. Wie heißt der Mann? Und er ist hier in Baden-Baden gemeldet. Und bei Cäsar seid ihr da auch fündig geworden? Okay, wenn ihr soweit seid, ruft mich an, ja? Entschuldigen Sie. Also, in dem neuen Fall wieder das Gleiche wie vorher. Keine Spermien, überhaupt keinerlei DNA, auswertbare Spuren. Das heißt, der Vergewaltiger hat ein Kondom benutzt? Nein, der hat noch nicht mal seinen Schwanz benutzt. Was? Der ganze Vaginalbereich, Scheidewand, partiell sogar der Uterus sind sowohl offen verletzt als auch stark unterblutet. Außerdem ist das Schambein zerstört. Es kriegt noch nicht mal einen Pferdeschwanz hin. Sondern? Ich tippe mal auf einen Baseballschläger. Hallo? Und? Der bewegt sich nicht. Hat den ganzen Tag noch nicht mal die Jalousien hochgezogen. Macht zwischendurch was mit seinem Telefon? Nichts. Und der neue Mann hat sich nicht wieder gemeldet? Kein einziger Anruf. Keiner raus und keiner rein. Gut. Weiter beobachten. Irgendwann wird sich was bewegen. Ach. Und ich bin davon ausgegangen, dass Sie in der Sache Fortschritte machen. Wenn da nicht einige merkwürdige Rückschritte wären, dann ging es auch sicher voran. Rückschritte? Welcher Art? In der Akte fehlen wichtige Dokumente. Könnte das mit den Arbeitsmethoden von Hauptkommissar Liebrich zu tun haben? Liebrich ist der sorgfältigste Ermittler, den ich je in diesem Haus gehabt habe. Aha. Und wie kommt es dann, dass die Akte unvollständig ist? Von Liebrich habe ich noch nie eine Akte gesehen, die nicht bis aufs letzte Blatt komplett war. Dann frage ich mich, warum er mitten in einem so brisanten Fall seinen Urlaub antritt. Ach, das war seine private Entscheidung. Sie haben ihn eben als einen hyperkorrekten Beamten dargestellt. Oder ist er vielleicht deshalb abgezogen worden, weil er auf die richtige Spur gestoßen ist? Ich muss doch schon bitten. Es gab da eine Anzeige. Wir hätten ihn deswegen nicht vom Dienst suspendiert. Aber er bestand trotzdem auf seinem Urlaub. Anzeige? Weswegen? Wie Sie wissen, erstreckten sich die Ermittlungen auch aufs Rotlichtmilieu. Liebrich ging zu weit. Doch nicht etwa sexuelle Nötigung? Das haben jetzt Sie gesagt. Ah. Sagt Ihnen der Name Didenko etwas? Didenko, natürlich. Das ist ein russischer Geschäftsmann, hier in Baden-Baden. Und welche Art von Geschäften betreibt er? Im Wesentlichen Immobiliengeschäfte, soweit ich weiß. Aber nicht zufällig Prostitution. Prostitution? Wie kommen Sie denn da drauf? Die Denko hat hier einen ganz ausgezeichneten Ruf. Ach, ein Kollege vom Herrn Liebrich? Warum sagen Sie das nicht gleich? Ich heiße Maria. Und du? Klaus. Klaus? Du bist aber nicht so aufmerksam wie dein Kollege. Wieso? Ach so, nochmal das Gleiche? Ich bestelle eine ganze Flasche, nur für uns beide. Und der Liebrich, der war also aufmerksam, ja? Ja, ein echter Gentleman. Du meinst, er ist mit dir in Separé? Wo denkst du hin? Der hat uns nicht mal in den Ausschnitt geguckt. Da habe ich aber was anderes gehört. Ich weiß, schrecklich. Ich weiß auch, wer dahinter steckt. Oh Gott. Wer sollte denn dahinter stecken? Na, die eine, die beim Verhör dabei war und uns diese furchtbare Foto gezeigt hat. Wen meinst du mit die eine? Was gibt's schon wieder? Er ist vor 10 Minuten ins Minusch gegangen und kommt nicht wieder raus. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Wieso denn? Das ist doch bloß ein Animierschuppen. Schon vergessen? Ein paar von den Mädels da haben wir Cäsar abgeworfen. Na, soll ich da reingehen und... Nein, da kümmere ich mich anders drum. Und was soll ich tun? Warten und dann im Drang bleiben, wenn er wieder rauskommt. Warum sollte die den Liebrich so in die Pfanne hauen? Immerhin ist sie mit dem Kerl verheiratet, der hier überall seine Finger drin hat. Die Finger wo drin hat? Naja, er ist im Club, der hier das Sagen hat. Was für ein Club? Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie Ihnen entführen muss. Mein Stammkunde. Darf ich Sie vielleicht mit einer anderen Dame bekannt machen? Well, it may may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Da? Halt die Augen auf. Der neue Mann biegt jetzt in deine Straße ein. Ja, ich sehe ihn. Ich bleib auf Abstand. Was macht er? Er geht jetzt rein. Okay, dann stell die Binde an und informier die Denko. Ich komme gleich hoch. Хорошо. Давай. Ja? Burkhard, wir haben gestern Abend telefoniert. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Moment, Liebrich. Oder wollen Sie die Ermittlungen in einer Mordsache behindern? Die hat schon längst jemand anders behindert. Das weiß ich, deswegen bin ich hier. Moment mal. Was machen Sie denn da? Glauben Sie wirklich, wir werden abgehört? Möglich ist leider. Der weiß Bescheid. Aber er weiß doch nicht, dass wir nicht nur eines, sondern vier Mikros drin haben. Ja. Wie kommen Sie darauf, dass die Ermittlungen behindert werden? Die Akte ist unvollständig. Das kann ich mir vorstellen. Worum geht's da? Sagen Sie es mir. Irgendjemand will unbedingt, dass ich nach einem Einzeltäter suche. Aha. Heißt das, Sie glauben auch nicht dran? Aber ich habe Kopien. Hier. Halten Sie mich für naiv? Was ist los? Hör selbst, da ist ein Kopfhörer. Zuhälter bringen doch nicht ihre eigenen Mutten um. Ja, da haben Sie recht. Haben Sie sich schon mal um Cäsar gekümmert? Bisher weiß ich nur, dass da wahrscheinlich Albaner hinterstehen. Da sehen Sie, Krieg läuft da. Krieg zwischen zwei. Wusste ich's doch. Und wenn es eins gibt, dann gibt es auch zwei. Mindestens. Was für ein Krieg. Sehen Sie es? Brich. Worum geht's da? Es ging hier. Das reicht. Habt ihr kapiert? Denke schon. Ja. Und worauf wartet ihr noch? Ist gut, ist gut. Давай, давай, пошли, ребята. Und wie komme ich an Ihre Unterlagen? Da steckt eine Menge Beweismaterial drin, ohne das komme ich nicht weiter. Liegt alles bei einem Anwalt. Sie kriegen eine Kopie davon und dann bin ich weg. Wann also? Ich muss noch ein paar andere Vorkehrungen treffen. Morgen früh? Bei Ihnen? Auf keinen Fall. Treffen wir uns an einem öffentlichen Ort. Um 8:30 in der Bäckerei am Leo. Kennen Sie die? Am Leopoldsplatz. Ich werde es finden. Was mir noch nicht klar ist. Warum sind Sie aufs Kreuz gelegt worden? Das kriegen Sie schon selbst raus. Wie wär's mit einem Tipp? Gönnen Sie sich mal was. Gehen Sie mal den Weißen Ritter vorbei. Das ist ein Nobelrestaurant an der Maria-Victoria-Straße. Ja, Sie haben sich getrennt. Was sollen wir tun? Fahr Liebrich nach. Und der andere? Lass ihn laufen. Solange er die Papiere nicht hat, kann er uns nicht. Понял? Понял. Молодец, быстро понимаешь. Стараюсь, босс. Получи от меня премию. Спасибо. Ну все, кончай трепаться, вяжи трубку. Пока. Пока. Geschlossene Gesellschaft. Da drin ist doch nur ein einziger Tisch besetzt. Trotzdem geschlossene Gesellschaft heute. Tut mir leid. Ja, ich wollte auch gar nichts essen. Ich wollte nur den Inhaber sprechen. Da kann ich auch nicht mit dienen. Herr Gangolf ist beschäftigt. Herr Gangolf? Все в порядке? Хорошо. Tatsächlich. Und Gangolf ist der zweite Vorsitzende. Heißt das, er ist dann auch in die Immobiliengeschäfte mit Handy Denko involviert? Und wie funktioniert das genau? Ach, schade. Aber da werde ich bestimmt noch klüger werden. Danke Ihnen jedenfalls, Herr Reiberg. Ja, bitte? Störe ich? Warum so förmlich, Frau Gangolf? Das ist doch auch Ihr Büro. Ich hörte Sie gerade telefonieren. Ja, Sehr aufschlussreiches Gespräch. Und sehr interessantes Lokal, was ich da gestern Abend entdeckt habe. Mhm. Was das, wohin Sie mich entführen wollten? Der Weiße Ritter? Leider hat man mich da nicht reingelassen. Der Herr Didenko residierte da gerade. Sie sind ja richtig auf dem Laufenden. Es hält sich im Rahmen. Ein paar wichtige Details sind mir noch nicht klar. Aber immerhin verstehe ich jetzt Ihre Hartnäckigkeit. Die Ermittlungen betreffend. Ach, wirklich? Ja, zumindest ist mir jetzt klar, warum Sie Horlacher nicht vorladen wollten. Oder warum in der Akte das Tagebuch fehlt und die Obduktionsbefunde der beiden ersten Fälle. Fehlen die? Oh, wow. Ach, die sind jetzt wieder drin in der Akte. Ich bewundere Sie, Frau Gangorf, das ist richtig clever. Wir sollten uns tatsächlich ein bisschen näher kennenlernen. Könnte es sein, dass Sie ein bisschen zynisch sind? Wäre das in Ihren Augen ein Charaktermangel? Ja, dann. Heute Abend. Und warum nicht gleich? Ich bin gerade auf dem Sprung zum Dienststellenleiter. Möchten Sie nicht vielleicht mitkommen? Tut mir leid, aber ich muss noch ein paar Telefongespräche führen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann bis heute Abend. Einzeltäter? Aber davon sind wir doch bisher die ganze Zeit ausgegangen. Da lagen aber noch nicht diese Obduktionsberichte vor. Ja, und wieso kommen die erst jetzt? Wir sind wohl irgendwo in der Bürokratie hängen geblieben. Das müssen Sie intern abklären. Unglaublich, das ist wirklich... Jedenfalls ist danach sowohl ein Einzeltäter auszuschließen, als auch Vergewaltigung aus sexuellen Motiven. Das ist ja bizarr. Eine Vergewaltigung aus nicht sexuellen Motiven? Ich würde eher auf Bestrafung tippen. Bestrafung? Nach Auskunft von Europol gibt es vergleichbare Fälle in jüngster Vergangenheit nur im Tschetschenienkrieg, auf dem Balkan, in Bosnien und im Kosovo. Solche Methoden, wenn man das so nennen kann, haben da zur Kriegsführung gehört. Mein Gott nochmal, aber wir sind hier doch nicht im Krieg. Wer weiß. Ich verstehe Sie nicht. Naja, ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass es sich bei den Tätern um Ex-Soldaten aus den genannten Ländern handelt. Entschuldigen Sie, wenn ich störe. Aber ein ganz außerordentlicher Vorfall. Was? Liebrich ist gerade erschossen worden. Auf offener Straße. Nein. Wo? In der Innenstadt. In der Nähe vom Markgrafenplatz. Jedenfalls kannst du diesmal nicht behaupten, ich hätte es versaut. Jetzt hast du es versaut. Ach, versaut, versaut. Ja. Marat ist ein Idiot. Statt ihm die Pistole einfach aus der Hand zu schlagen, schießt er ihn nieder. Versaut! Immerhin haben wir die Unterlagen. Ob das noch nützt? Ich habe gehört, der Neue ist trotzdem auf der richtigen Spur. Wieso? Er ist auf die Albaner gestoßen. Na schön. Hat vielleicht das Gute, dass dann auch Liebrich auf deren Konto geschrieben wird. Ha! Darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass so euer anderer Geschäftsbereich aufs Tapet kommt. Und zwar komplett. Da ist jetzt schon so viel davon durchgesickert. Ich hab's dir doch gesagt, die Schwierigkeiten, die der Liegenschaftsausschuss macht, hängen nur damit zusammen. Wer macht schon mit Zuhältern Geschäfte? Das versaut uns alles. Trenn dich endlich von dem Geschäftszweig. Das sagst du so. Ja. Aber ich bin nicht alleine. Es gibt die Freunde, die die Traumwillen haben wollen. Und es gibt eben auch die anderen Freunde. Und alle wollen hier was verdienen. Ich fürchte, um da noch mal rauszukommen, musst du ein Opfer bringen. Ein Opfer? Mhm. Ich? Verstehe ich nicht. Es wird dich ein bisschen was kosten. Ja, ja, was? Was jetzt? Was? Er ist angekommen. Was soll ich mit dem machen? Das weißt du doch, du Idiot. Setz ihn ins Auto und fahren so schnell wie möglich hierher. Und dann? Dann lass ihn vom Casino raus. Dann weiß er schon, was er zu tun hat. Все, закончили. Ja, aber schon, der Idiot, ich hab dir gemeint. Ja, bitte? Ich wollte mich nur kurz nach dem Stand der Dinge erkundigen. Ich bin eigentlich schon fertig. Fertig? Womit? Mit meinem Bericht. Das heißt, Sie haben den oder die Mörder? Ich habe die Hintergründe. Erinnern Sie sich, dass ich Sie nach einem Wladimir Didenko gefragt habe? Der Immobilienhändler. Genau. Das ist seine saubere Seite. Wenn man die sauber nennen kann. Auf der anderen Seite hat er enge Kontakte mit russischen Menschenhändlern, die hier den Markt mit Prostituierten versorgen. Über diese Callgirl-Ringe? Über einen davon. Kleopatra. Alle Opfer haben höchstwahrscheinlich für Kleopatra gearbeitet. Eine Sonderkommission des BKA prüft das gerade. Ich habe denen die Unterlagen geschickt. Und die Morde soll die Denko bzw. diese Callgirl-Organisation in Auftrag gegeben haben? Wer vernichtet schon gerne sein eigenes Kapital? Nein. Kleopatra hat seit einiger Zeit Konkurrenz. Eine albanische Mafia. Da wird mit richtig harten Bandagen gearbeitet. Die Morde waren so etwas wie Warnschüsse. Sind Sie sicher, das ist die richtige Spur? Ich bin da eher zufällig drauf gestoßen, weil ein hiesiger Gastwirt eine albanische Schlägertruppe benutzt. Aber die BKA-Sonderkommission hatte die Albaner schon länger im Visier. Merkwürdig. Auf die Spur scheint Liebrich auch gestoßen zu sein. Jedenfalls hat er Andeutungen in diese Richtung gemacht. Er hat sogar Beweismaterial dazu gesammelt. Und deswegen ist er auch aus dem Verkehr gezogen worden. Sie meinen die Albaner? Nein, Liebrich? Da steckt die Denko dahinter. Der hatte Angst, seine saubere Fassade zu verlieren. Und deswegen hat er Liebrich zuerst diese Animierdamen-Geschichte untergeschrieben. Und ihn jetzt umbringen lassen? Weil Liebrich mir das Beweismaterial übergeben wollte. Können wir ihm das nachweisen? Wenn wir ihm nachweisen können, dass er eine undichte Stelle hier im Polizeiapparat benutzt hat, um den Fall zu manipulieren. Sagen Sie das nochmal. Dann können wir ihm vielleicht auch den Mord an Liebrich nachweisen. Eine undichte Stelle? Ja, wo sollte die sein? Da arbeite ich gerade noch dran. Aber ich denke, morgen früh. Burkhard? Ja, Moment. Für Sie. Ja, bitte. Gut. Komm sofort. So wie es aussieht, können sich eine Menge Arbeit ersparen. Ach ja? Wir haben den Täter. Er sitzt im Verhörzimmer. Schade eigentlich, dass du wieder fährst. Hier bleibt ja nichts mehr zu tun für mich. Ich wüsste da zwar noch was. Ja, ja. Es ist 9 Uhr. Das müsste eigentlich schon in den Nachrichten sein. Der im Mordfall an drei jungen Frauen gestern festgenommene Tatverdächtige hat ein Geständnis abgelegt. Es handelt sich um einen 28-jährigen Mann russischer Abstammung. Der Tatverdächtige war 2001 aus der russischen Armee in Tschetschenien desertiert und verbrachte anschließend wegen diverser Sexualdelikte 2 Jahre in russischen Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten. Wie der Dienststellenleiter der Polizeidirektion Rastatt Baden-Baden, Siegfried Mähler, heute Morgen auf einer Pressekonferenz mitteilte, ist der rasche Fahndungserfolg vor allem der präzisen Arbeit eines auf Serientäterprofile spezialisierten Beamten des Bundeskriminalamtes zu verdanken. Bad Wildbad. Die 5 Fälle wusste von doch, dass du ein Profi bist. Hat er sich eigentlich selbst gestellt? Nein. Eine Streife hat ihn aufgegriffen, als er vorm Casino Frauen anpöbelte. Was für ein Zufall. Und wie viele Stunden vorher war er im Land? 4 oder doch bloß 2? Solche Leute tragen leider keine Pässe mit Einreisestempel bei sich. Genial. War das dein Plan oder die Denkos? Da wird man wohl nie dahinter kommen. Meinst du? Geht der Kassettenrekorder? Klar, wieso? Mein Gott. Wenn ich gewusst hätte, wie du drauf bestehst, dass ich mein Angebot einhalte. Irgendwie muss das ja noch weitergehen. Irgendwie hast du recht. Das können wir überspringen. Du bist ein solches Schwein. Gib mir sofort. Jetzt hörst du dir doch mal an, es ist wirklich spannend. Wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Bleibst du bei der Polizei? jetzt, wo dein Auftrag sozusagen erledigt ist? Warum sollte ich auf einen Job mit Pensionsansprüchen verzichten? Die sind doch ein Klacks gegen das, was du bei den Geschäften aufreißen kannst, die dein Mann mit dir denkt, Oma. Abbeißen ist gut. Das tue ich doch sowieso. Ganz schön clever. Aber ich hab's ja von Anfang an gewusst. Nichts hast du gewusst. Vor allem nicht von Anfang an. Aber spätestens nachdem ich dahinter gekommen bin, bist du es, was dir das Tagebuch und die Obduktionsberichte aus der Akte hat verschwinden. Nein, nein, ja. Nein. Auch da hast du noch nichts gewusst. Ja. Nein. Erst als du dahinter gekommen bist, dass ich die Anzeige gegen Liebrich eingefädelt habe, ja? Gib mir sofort die ganze Akte! Ja, das ist eine Kopie. Das Original müsste jetzt gerade bei der Stadt sein. Raus! Raus, du! Komm! Na, die paar Meter hättest du mich jetzt aber schon noch warnen können. Raus! Du bist das Hinterhältigste, das Zynischste! Arschloch, das du hier getroffen hast. So was Wichtiges erlebt man aber auch nicht alle Tage in der Provinz. Lauf! Traumwillen. Hörspiel von Peter Meisenberg. Es sprachen Gangolf Katlin Gavlich, Burkhardt Christian Körner, Didenko Petr Olev, Falter Hubertus Gerzen, Dienststellenleiter Matthias Ponier, sowie Gottfried Breitfuß, Eduard Hatzenbühler, Holger Hettendorp, Wolfgang Hinze, Donata Höffer, Oliver Jakobs, Ernst Konarek, Kirstin Petri, Martin Rutenberg, Udo Schuster, Tatjana Schuravel, Andreas Serda, Sigi Schwintek, Oleg Storm und Romualdas Urba. Ton und Technik Andrea Mamitsch und Gabi Kemper. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Johannes Mayer. Produktion Südwestrundfunk 2006.